Welcome to Sunday Eve Experiment. All 2 weeks, 6 to 8 p.m. Place your turntable in front of your guests. Yeah, man. This is the cutting edge. I love this one. Try to be humble. Yeah. Don't boast on your brother, though he might be sleeping on the street. Remember, this is how the poor rich be made. Sir. Tell me some. One little boy just like sing, sing, sir. You can play bass? Sir. You can play drum? No, sir. Eh? As a matter of fact, tell me some. You can play organ? Eh? No, sir, we can give you a chance. Watch out. Give you a chance. Leave the studio, man. You understand? Leave the studio, man. Leave the studio. I don't want inside here. Watch out. With him. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sunday Eve Experiment. Diesen Sonntag mit einem Drum Bass Special mit einem Gast aus Frankfurt, nämlich den Cutting Edge oder Alex genannt, als normal bürgerlicher. Erstmal hallo. Ja, hallo. Heute mal eine andere Stilrichtung von dem, was wir sonst machen. Und ich hoffe, es gefällt euch allen da draußen und ich würde erstmal sagen, Musik ab und Interview wie folgt im Rest der Sendung.

Thank you. I can't help you. Alex, du kommst aus Frankfurt, bist heute nicht zum ersten Mal in Dresden. Was verschlägt denn dich immer in unsere schöne Stadt? Eigentlich bin ich Dresdner, Exil-Dresdner. Mich hat es nach Frankfurt verschlagen, eigentlich Anfang der 90er, nicht freiwillig. Und was mich immer wieder hierher verschlägt, ist die Neustadt. Mein guter alter Schulkumpel Fab vom Fat Fenders. Und die ein oder anderen netten Personen, Partys, Clubs, solche Sachen. Na, gucke an. Hab schon was dazu gelernt. Und was hatte ich eigentlich nach Frankfurt geschlagen? Anfang der 90er sind meine Eltern, bei denen ich damals noch gewohnt habe, rübergezogen. Da hatte ich gar nicht viel Wahl, hatte ich nicht viel zu sagen. Jobmäßig. Gut. Kommen wir mal wieder zurück zur Musik. Was passiert denn in Frankfurt derzeit so? Naja, kommt ganz drauf an. Da müsstest du eigentlich konkreter fragen. Also Frankfurt, was da rules seit immer und ewig und immer noch, ist Techno, House, Minimal. Das ist das, was dort läuft. Überall. Da gibt es mindestens 250 DJs, die das auflegen. Mehr oder weniger bekannte Leute. Auch überregional bekannte Leute. Was wir machen, also Drum Bass im weitesten Sinne, ist nach wie vor Underground, also es ist nicht sehr groß. Es gibt 2-3 regelmäßige Clubreihen und es gibt Radiosendungen und es gibt eine Menge Crews, aber es ist sehr, sehr klein, ähnlich wie hier eigentlich. Ja. Was wirklich überall rollt, ist House, ja. Ja, House machen wir heute nicht, von daher lassen wir das. Wir sind heute bei Drum Bass. Du bist ein Drum Bass DJ und seit wie vielen Jahren schon? Im weitesten Sinne ja. Seit, weiß ich, Anfang der 90er eigentlich auch. Seit 10 Jahren im Radio und ja, und auch ungefähr seit dieser Zeit auch in Clubs, Bars und was auch immer. Ja. Aber Drum Bass, na gut, da kommen wir vielleicht gleich eh noch dazu. Kann man ja heute nicht mehr einfach so verallgemeinern. Es gibt ja die verschiedensten Styles und wir haben uns ja schon ein bisschen unsere eigene Nische aufgebaut, ja, fahren ein bisschen unser eigenes Ding in Frankfurt. Tja, Alex, da kommen wir doch gleich mal da drauf, jetzt wo du schon angesprochen hast, ich kenne mich bei Drum Bass nicht so gut aus und von daher hoffe ich, du erklärst uns jetzt mal ein bisschen was zu deiner Nische. Beim Drum Bass gibt es mittlerweile oder auch schon seit einigen Jahren, ähnlich wie im House auch, tausende Spielarten, Stilarten, also gibt's alles von smooth bis hart, von eher kühl und elektronisch bis hin zu organischem Latino-Stil, ja, es gibt Jazzy-Sachen, Dubby-Sachen, es gibt eigentlich mittlerweile alles mögliche, ja, und es ist sogar schon so, dass sich da Sub-Genres, Sub-Szenen gebildet haben, die untereinander fast gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Das zählt man zwar alles noch zu Drum Bass, aber wenn man heute sagt, Drum Bass, kann man damit alles Mögliche meinen und viele stellen sich was ganz anderes darunter vor, als was dann zum Beispiel wir machen. Unsere Nische, wenn man so will, ist Soulful Drum Bass, so könnte man es bezeichnen, aber auch das ist schon wieder ein abgekauter Begriff. Viele haben das mal Liquid genannt oder so. Ich will mich aber eigentlich auch gar nicht so richtig da in irgendwelche Schubladen einordnen lassen. Wichtig ist, dass das Zeug frisch ist, dass es abwechslungsreich ist und dass es eben nicht zu kalt ist. Ja, ich mag schon ein paar Vocals mit drin haben. Ich mag halt besonders viel alte Samples, ja, im Endeffekt. Jazzy Sachen, ganz egal was. Es muss halt so ein bisschen organisch sein, so ein bisschen funky muss es auf jeden Fall sein. Es darf nicht einfach nur irgendwie aufs Maul sein und nur Beats und Basslines, das ist bei mir durch. Irgendwie, das interessiert mich kaum noch. Ich meine, da muss schon ein bisschen mehr sein. Es muss schon einen musikalischen Anspruch haben, einfach, ja. So könnte man es vielleicht bezeichnen. Ja, Alex, und du hast uns natürlich auch ein paar frische Tunes mitgebracht, wenn ich das mal so im Frankfurter Slang sagen darf. Kannst du was dazu sagen? Du hast uns ja hier 6 Stück mitgebracht, die wir im Laufe der Sendung hören werden. Kannst du kurz mal einen Abriss davon geben, wer da vielleicht mitgemacht hat, welche Leute da dahinter stecken, einschließlich dir natürlich? Ja, was ich mitgebracht habe, sind Sachen von Man vs. Grizzly und von Beat Connection. Man vs. Grizzly, das bin ich und das ist DJ Chopper von der AOR Crew, Art of Rolling. Wir arbeiten jetzt so erst seit einem Jahr zusammen. Wir haben früher schon mal eine Platte rausgebracht unter dem Namen Sticky. Aber seit neuerem wohnen wir halt direkt um die Ecke und da hocken wir halt im Studio zusammen und rollen da Beats zusammen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das ist dann ein bisschen so die deepere, straightere Richtung von Drum Bass. Beat Connection, das ist auch jemand, der schon seit Ewigkeiten in Frankfurt mit dabei ist, allerdings nicht aktiv in der Szene, sondern eher als Producer. Der macht auch alles Mögliche, ja, produziert für Werbung und Film, ist auf jeden Fall ein Soundtüftler und er hat halt auch mittlerweile seinen sehr eigenen Stil entwickelt, so ein bisschen trancy, so ein bisschen poppig vielleicht, ja, gerne mit Vocals und da sind ja auch 2 Tunes dabei mit unserem Haus- und Hof-MC Michael Romeo, produziert von Beat Connection und auch von mir. Das sind die Jungs, mit denen ich momentan zusammenarbeite und da wird auch in nächster Zeit noch viel mehr von denen kommen. Also ich versuche das gerade so ein bisschen zu treiben, ja. Okay, also hören wir sozusagen auch ein paar Stücken, die es eigentlich so noch gar nicht zu kaufen gibt oder in ferner Zukunft hoffentlich dann doch im Markt erscheinen. Alles davon ist bisher unreleased. Alles davon frisch. Ja, wunderbar. Also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail und wir können euch da eine Connection zu den Herren aus Frankfurt gern vermitteln. We'll be right back. to be humble. Yeah, don't boast on your brother, though he might be sleeping on the street. Remember, blessed are the poor, rich people. I And we got some lights inside the party, so everybody wake up and feel Irish. Wanna get me? Go round and circles, around and circles, around and circles. Alex, du machst natürlich auch eine Radiosendung, wie du vorhin selber gesagt hast, auf Radio X, und deine Sendung nennt sich Crunchtime. Ist das richtig? Kannst du dazu mal was sagen? Ja, na klar, da könnte ich eine ganze Menge dazu erzählen. Also Radio X, das ist ein freier, offener Sender in Frankfurt, den gibt es seit 1995, offiziell seit 1997, und wir, das sind noch drei, vier andere Jungs, sind schon von Anfang an dabei. Mittlerweile haben wir unsere eigenen Formate, da gibt es Future Jazz Sessions, Rough FM und Crunchtime. Crunchtime, das bin ich, das mache ich mehr oder weniger in Eigenregie. Das findet alle 2 bis 3 Wochen statt. Außerdem gibt es noch eine DJ Night, nennt sich das, jede Nacht von 11 bis 2, und auch da bin ich einmal im Monat zu hören. Da sind dann immer alle möglichen anderen DJs, nämlich hauptsächlich House-DJs aus Frankfurt zu hören. Das sind eigentlich die Sendungen, die ich ja seit Ewigkeiten im Endeffekt da mitbetreue, komplett hoste, und die sind auch meistens komplett in the mix. Also das sind jetzt weniger Sendungen mit viel Inhalt, mehr Sendungen, wo einfach die neuesten Tunes reingekloppt werden. Ja. Wo kann man dich eigentlich erreichen, so um Infos über euch komplett oder über eure Aktivitäten in Frankfurt und Umgebung zu erlangen? Puh, also es gibt mittlerweile sogar mehrere Webadressen, wo ihr Infos von uns, von mir bekommen könnt. Zuerst mal crunchtime.org, geschrieben mit K, also K-R-U-N-C-H, Time. Dann gibt es natürlich unsere Crew, die Solid Soul Crew, erreichbar unter solidsoul.de. Und dann gibt es noch die ein oder andere Weblog-Seite, Forum-Seite, wo es Informationen zu uns gibt, aber die beiden, das sind schon mal ganz gute Anlaufstellen. It's like

Was sind eigentlich so die Highlights, die in nächster Zeit bei dir so anstehen oder bei dir und Mikey Romeo? Ich weiß, ihr seid am 7. Oktober hier in Dresden in der Schleife zu dem Event in Dresden Essen Sie Bässe. Krasser Name, aber super entspannt, muss ich sagen. Gibt es sonst noch was oder was du vielleicht dazu sagen könntest? Rein eventmäßig, sogar auch bei euch halt in Frankfurt. Na, es gibt immer einiges. Also ich bin zum Beispiel Resident bei Unity in Bass. Das ist eine Drum-Bass-Reihe im Unity in Frankfurt. Des Weiteren machen wir natürlich unsere Solid-Soul-Partys. Gerade im Moment haben wir keinen eigenen Laden. Wir sind aber dabei. Mike Romeo zum Beispiel hat jetzt gerade ein Ding aufgerissen, wo es jetzt hoffentlich losgehen wird, ab Oktober, November. Außerdem sind wir halt gerade dabei, ein Label aufzubauen. Arbeitstitel Solid Soul Records, wo dann übrigens auch die Tunes rauskommen werden, zum größten Teil. Ja, und dann versuche ich natürlich so oft wie es geht auch in Dresden am Start zu sein. Da bin ich gerade dabei, mit dem Fab und mit den High Finesse Jungs was aufzubauen. Ich hoffe mal, dass es dann in nächster Zeit einige News dazu geben wird. Okay, man darf gespannt sein sozusagen, was passiert in nächster Zeit, auch hier in dieser Stadt. Ich stelle einfach mal so die Frage an dich. Als du noch Dresdner warst, hast du da in der Szene hier in Dresden selbst schon Fuß gefasst gehabt? Oder hier diverse Clubs von früher besucht? Ehrlich gesagt, als ich hier noch gewohnt habe, war ich bis 13 Jahre oder so. Aber ja, ich und der Fab, wir haben damals schon zu DDR-Zeiten in irgendeiner Villa sowieso Tape-Partys gemacht. Sprich, unsere Favorite Charts Tracks per Tape irgendwie für 50 Leute oder so aufgelegt. Da gab es dann immer irgendwie Sandwiches dazu und das ging von, was weiß ich, 17 Uhr bis 20 Uhr und dann war Feierabend. Also wir waren schon damals gut am Start und dann, ja, ich war auch schon seit Anfang der 90er natürlich immer mal hier, Bass und was weiß ich, was es damals alles gab, Flugzeugwerft und ich habe schon noch einiges mitbekommen, ja, zwischendurch. Aber so richtig in der Szene drin war ich natürlich nicht und auch jetzt ist es mir nicht ganz so klar, was es so für Szenen hier gibt, ist auch nicht so wichtig im Endeffekt, ja. Diese ganzen Internas kriege ich nur immer so am Rande mit und finde ich sehr amüsant, ja, zum Teil. Rewind. Da fällt mir noch was ein, wie lange arbeitest du eigentlich schon mit dem Mikey zusammen und wie ist eure Zusammenarbeit eigentlich so entstanden? Einfach so, dass er mal auf einer Party sich das Mikro geschnappt hat oder habt ihr schon euch über anderweitige Leute kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt 2003 auf einer Party in Frankfurt, wo ich aufgelegt habe, wo mein Floor geschlossen worden ist und dann hieß es irgendwie, ja, ihr spielt jetzt auf dem Two-Step-Floor. Und auf diesem Two-Step-Floor war halt irgendein DJ, von dem ich nicht mehr weiß, wer das war. Und der Mikey war am Mikrofon. Das ist übrigens auch der Laden, der jetzt hoffentlich bald wieder eröffnet wird. Und ja, der hat mich da so beeindruckt. Ich war eigentlich immer jemand, ich habe auf MCs keinen großen Wert gelegt, weil viele von den deutschen MCs sind einfach der englischen Sprache nicht mächtig und auch der deutschen nicht. Und sind eigentlich nur am rumgrölen und rumschreien und machen eigentlich die Musik nur kaputt. Also ich habe immer versucht, möglichst ohne MC klarzukommen, aber an dem Abend hat er mich echt überzeugt, weil es war halt dass er eine Vergangenheit in London hat und das hat man einfach gemerkt. Er hatte seinen Style, hat was rübergebracht, hatte sein Charisma, ist sehr gut angekommen bei den Leuten und ich habe mir halt dann, also wir haben seitdem versucht, mehr und mehr zusammenzuarbeiten und ja, mittlerweile gehört er halt zur Crew dazu und ist sozusagen unser Resident Host MC. Ja, an dieser Stelle sind wir schon wieder am Ende unserer Sendezeit angekommen. Rick, du kommst auch noch zu Wort. Infos gibt's wie immer bei www.bang.de. Ansonsten die Website, die der Alex euch genannt hat. Also solidsoul.de, war das richtig? Und crunchtime.org für Infos aus Frankfurt oder über die Frankfurter Drumbase Connection, sag ich mal so. Ganz leicht. Ja, das war's von mir. Ich übergebe nochmal an Rick. Vielleicht, oder besser gesagt, Alex, willst du noch jemanden grüßen? Niemand im Speziellen, eigentlich die ganze Neustädter Szene, so wie ihr das genannt habt selbst. Und vor allen Dingen natürlich die Fat Fenders Crew, Miss Mystique im ganz Speziellen, ja überhaupt alle, die hier was an den Start bringen und da gibt's einige, Alpines auf jeden Fall, alle, die dazugehören. You know who you are. Okay. Ihr hört die letzten Worte heute von mir. Vielen Dank fürs Reinhören beziehungsweise fürs Downloaden. Wir bemühen uns, dass wir wieder senden dürfen. Und ich trete meinem Kollegen hier nochmal auf die Füße, dass bald die DVD kommt, wo das komplette letzte Jahr zum Hören bei uns bestellt werden kann. Dann, ich wünsche noch eine gute Nacht. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Sound.